Kapitel 03. Die Sache mit Ivanov, dem Bourgeois, Unglück gebracht, jetzt wird der Weltbrand entfacht, wir haben den Weltbrand im Blut, Herr, gib deinen Segen dazu. Alexander Blak, die 12. Ein Forscher widmet mitunter sein ganzes Leben der wissenschaftlichen Suche. Und plötzlich beschert ihm das Schicksal einen Erfolg, er entdeckt den Namen eines Pharaos, von dem niemand bisher etwas wusste. Genauso ein Erfolg wurde auch mir zuteil. In verstaubten Archiven stieß ich auf Angaben über einen mächtigen Führer, den jedoch kaum jemand kannte, dessen Macht auf einem Sechstel der Erde gleichwohl grenzenlos war. Gewiss, mein Pharao stammte nicht aus versunkenen Zeiten, sondern er hat im 20. Jahrhundert gelebt. Dieser Pharao hieß Genosse Ivanov. Wer erinnert sich seiner? Wer hat ihn gekannt? Nichtsdestoweniger hatte dieser nämliche Genosse, nach den Quellen zu urteilen, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert. Hier ein Beispiel: Am 25. September 1943 erhielten die Marschälle der Sowjetunion Geschuko und Awassilewski, die Armeegenerale Karokossowski, Envatutin, Ikoneveld und P. Malinowski die streng geheime Direktive zur gewaltsamen Überquerung des Dnjepr. Der Wortlaut des Dokuments beginnt streng und lakonisch: Genosse Ivanov hat befohlen. Genosse Ivanov verfügte über hinreichende Macht, um gleichzeitig 5 Armeen in die Schlacht zu werfen. Oder auch 10. Oder deren 20. Die Direktive vom 25. September 1943 erging gleichzeitig an 4 Fronten, die insgesamt 31 Armeen einschließlich 4 Panzer und 4 Luftarmeen umfassten. Das ist natürlich noch nicht alles. Während des Krieges verfügte Genosse Ivanov über 70 Armeen der verbundenen Waffen, 18 Luft-, 40 5-Stoß-, 11 Garde- und 6 Garde-Panzerarmeen. Dazu kamen noch die Armeen des NKWD, die der Luftverteidigung, eine selbstständige Garde-Luftlandearmee, 10 Pionierarmeen und so weiter und so fort, sowie dutzendweise selbstständige Korps und hunderte selbstständige Divisionen. Und man muss zugeben, dass die Befehle des Genossen Ivanov von sämtlichen Marschällen und Generalen widerspruchslos, unverzüglich und bedingungslos ausgeführt wurden. Es mag paradox erscheinen, und doch war ungeachtet dieser Machtfülle der Genosse Ivanov selbst in sehr hohen Sphären nur wenig bekannt. Ein Beispiel: Vor dem Krieg war Arschkwarzewild sowjetischer Botschafter, damals hieß das bevollmächtigter Vertreter, in Berlin. Botschafter in Hitler-Deutschland zu sein bedeutete, ein sehr hohes Amt inne zu haben. Schwarzewild hatte jahrelang keine Ahnung von der Existenz des Genossen Ivanov. So passierte denn eines Tages auch eine dumme Geschichte. 1940 traf in Deutschland eine sowjetische Luftfahrtdelegation ein. Die sowjetischen Genossen besuchten Betriebe, einschließlich der unter die Erde verlegten, zu denen Außenstehende keinen Zutritt hatten, sie besichtigten die Konstruktionsbüros, und sie bekamen die neuesten Errungenschaften der deutschen Flugzeugtechnik zu Gesicht, sie kauften, woran sie Gefallen fanden, und baten die Botschaft, die damals noch bevollmächtigte Vertretung hieß, und die Handelsvertretung, die Einkäufe zu bezahlen. Dies führt wieder zu der Frage, wer wem mehr geglaubt hat: Die deutschen Herren verkauften den sowjetischen Genossen Baumuster sämtlicher neuester Flugzeuge, U-Boote, Flak- und Panzerabwehrgeschütze, während die sowjetischen Genossen ihnen keine IL-2, PE-2, T-34, KW, BM-13 verkauften. Ja, ihren lieben deutschen Freunden solche Sachen nicht einmal zeigten. Die sowjetische Delegation hatte also die ME-108, ME-109E, ME-110C, ME-209, Du-215, Ju-88, Hi-100 und noch viele andere interessante Maschinen ausgewählt. Die Deutschen versteckten ihre Geheimnisse nicht, und unsere Leute zeigten sich nicht geizig, man suchte 12 verschiedene Typen aus, nahm von jedem 2 bis 3 Exemplare, mitunter auch bis zu 5 oder 6 Stück. Und außer 41 den Flugzeugen beschlossen die sowjetischen Genossen noch, Muster von Motoren, militärischem Gerät, technischen Apparaturen und vieles andere mehr mitzunehmen. Botschaft und Handelsvertretung aber sollten die Bezahlung abwickeln. Da allerdings meinten die Genossen von der Diplomatie, so einfach ginge das nicht, zuerst müsse man nach Moskau schreiben, sich mit dem Volkskommissariat für Verteidigung und dem Volkskommissariat für die Luftfahrtindustrie in Verbindung setzen, die ihrerseits die Bestellung an das Volkskommissariat für Handelsbeziehungen weiterleiten würden, dort würde die Sache von Experten beraten, die die Angelegenheit mit dem Volkskommissariat für auswärtige Angelegenheiten abstimmen, wir ziehen die Finanzleute hinzu. Da riss einem Mitglied der Luftfahrtkommission die Geduld: So viel Zeit haben wir nicht, jetzt jage ich ein Telegramm nach Moskau. FR setzte den Text auf, verschlüsselte ihn und wollte ihn an folgende Adresse übermittelt haben: Moskau Ivanov. Nun war allerdings wirklich die ganze Botschaft empört, und selbst Genosse Schwarzewild entrüstete sich. So eine Anschrift gäbe es nicht, das wäre ja geradezu, als schriebe man an den Opa auf dem Dorf. Schickt es ruhig ab, beharrte der Genosse aus der Delegation. Lange stritt man sich hin und her. Schließlich wurde das Telegramm abgesandt. Und erstaunlicherweise fand das verschlüsselte Telegramm in Moskau seinen Adressaten. Es funktionierte sogar sehr schnell. Und die Antwort kam. Umgehend. Sie traf die Botschaft wie ein Donnerschlag. Diese Antwort war kurz und bündig wie das Verdikt eines Revolutionstribunals. Der Adressat in Moskau, Genosse Iwanow, hatte so geschnauzt, dass die Flugzeuge umgehend gekauft und die Rechnungen vollständig beglichen wurden. Die kostbare Fracht aber verbrachte man eiligst an ihren Bestimmungsort. Siehe hierzu auch A.S. Jakowlew, das Ziel eines Lebens, S236. Genosse Schwarzewild und die anderen verantwortlichen Genössen konnten sich denken, wer sich in Moskau hinter dem bescheidenen Namen verbarg. Gewiss, aber natürlich, das war er. Hinter 42 den Kremlmauern lebte und arbeitete unter dem Pseudonym Iwanow der Genosse Iwanowitsch höchstpersönlich. Er ist auch der Kater Wassiljew, er ist der Zeisig Tschischiko, er ist der Bankräuber Kölba, er ist Bessoschwili, Verballhornung von Stalins Familiennamen Tschukaschwili mit der Bedeutung Teufelschwili, er ist der schmalzige Salin und der stählerne Stalin. Stalin hatte viele Pseudonyme. Manche wurden abgestoßen, vergessen, getilgt, andere sind geblieben. Das Pseudonym Iwanow wurde bis zum Ende beibehalten und in außergewöhnlichen Situationen benutzt. Das alles erwähne ich aus folgendem Grund: Eines Tages im Jahr 1936 versammelte Stalin Flugzeugkonstrukteure bei sich auf der nahegelegenen Datscha, er bewirtete sie mit allem, was kaukasische Gastfreundschaft gebietet, und stellte ihnen anschließend die Aufgabe, ein Flugzeug mit dem Namen Iwanow zu entwickeln. Dass es das Beste auf der Welt sein sollte. Bedarf keiner Erklärung. Zweiter an dem Projekt Iwanow arbeiteten gleichzeitig viele Kollektive, darunter auch solche, die unter der Leitung von Tupolev, Neman, Polikarpo und Grigorowitsch standen. Damals arbeiteten unter der Gesamtleitung von Tupolev die Konstruktionsgruppen von Petlichjako, Suchoi, Archangelschi, Mjasischtschewild, unter der Leitung von Polikarpo die Gruppen von Mikoyan und Gurewitsch, unter Grigorowitsch arbeiteten Lavochkin und Kruschin. Alles, was Stalin Tupolev, Grigorowitsch oder Polikarpo befahl, wurde automatisch auf die Konstrukteure in den Vasallengruppen übertragen. Kurzum, das ganze Denken der sowjetischen Flugzeugkonstrukteure war auf die Lösung einer einzigen Aufgabe konzentriert. Und dabei hatte man keineswegs Kooperation im Sinn. Ganz im Gegenteil, es war ein harter Konkurrenzkampf, bei dem der stärkste Sieger bleiben würde, über Zuckerbrot und Peitsche aber verfügte Genosse Iwanow in reichem Maße. Die Erklärung erübrigt sich, dass der Iwanow ein 43-Kampfflugzeug war, schließlich konnte Stalin nicht nahezu sämtliche Konstrukteure auf die Entwicklung eines Flugzeuges für die Bedürfnisse der zivilen Luftfahrt ansetzen. Jedes Handbuch zur Geschichte der Luftstreitkräfte liefert erschöpfendes Material darüber, was bei dem Projekt Iwanow schließlich herausgekommen ist, und kommunistische Historiker legen großen Wert auf dieses Resultat. Ich aber fordere meine Leser auf, sich über eine andere Frage klar zu werden, nicht was dabei herauskam, sondern was beabsichtigt war. In der Geschichte der sowjetischen Luftstreitkräfte gibt es ein einziges Flugzeug, das unter Stalins Pseudonym entwickelt worden ist, wobei der Name für das Projekt nicht von den treuen Untertanen, das heißt von unten gekommen war, sondern auf Stalins eigene Initiative zurückging. Der Projektname Iwanow beruhte auf einer Anweisung Stalins, es war seine Telegrammanschrift. W.B. Schabro, Geschichte der Flugzeugkonstruktionen in der UdSSR 1938 bis 1950. Moskau 1988, S45, das Flugzeug existiert noch nicht, die Konstrukteure haben noch nicht einmal den Bleistift zur Hand genommen, da hat Stalin dieser Maschine bereits seinen Namen gegeben. Es ist schließlich genau jenes Flugzeug, auf das Stalin seine Hoffnungen in dem heraufziehenden Zweiten Weltkrieg setzt, über dessen Notwendigkeit und Unausweichlichkeit er unentwegt und offen spricht. Gibt es ein anderes Flugzeug, in dessen Entwicklung Stalin ein vergleichbares Maß an Anstrengungen seiner Konstrukteure investiert hätte? Die Maschine war auch noch, wie der Testpilot Arsch Chabako berichtet, unter der Bezeichnung SS, zu Russisch, Stalin Shisakas, das heißt Stalin Auftrag, bekannt. Militärhistorische Zeitschrift 1994, Nummer 5, S86, was brauchte der Auftraggeber? Ist der Iwanow vielleicht ein strategisches Bombenflugzeug, geschaffen, damit einem potenziellen Aggressor die Lust auf einen Angriff vergeht? Nein, das ist es nicht. Das strategische Bombenflugzeug existiert bereits. Rufen wir uns ins Gedächtnis, wir befinden uns im Jahr 1936, in dem Petlichjakaus Arbeiten an der 44 DB7 abgeschlossen sind. Wenn Stalin einen Krieg verhindern will, dann braucht er keine Konstrukteure zu versammeln, und er braucht ihnen nicht die Aufgabe zu stellen, ein neues Flugzeug zu entwickeln, dann muss er einfach die TB7 in Serienfertigung geben. Auch sie könnte man Iwanow nennen oder direkt und offen Stalin. Was für eine Symbolik läge darin, seht her, diesen Flug. Unerreichbar hoch über den Wolken, diese unzerstörbare wuchtige Gewalt, diese Schlagkraft, diese Warnung für die Feinde, und was alles sonst noch die Dichter und Propagandaleute sich hätten ausdenken können. Aber nein, Genosse Stalin braucht kein Flugzeug zur Abwendung der Kriegsgefahr. Vielleicht nimmt Genosse Stalin an, der künftige Krieg werde ein heiliger Verteidigungskrieg zum Schutz des Vaterlandes sein, und gab deshalb den Befehl, das beste Jagdflugzeug der Welt zu bauen, das unseren friedlichen Himmel verteidigen wird. Nein, auch davon geht Genosse Stalin nicht aus, denn das Land und die Rote Armee werden nicht auf einen Verteidigungskrieg vorbereitet. Ich will nicht einmal Papier für den Nachweis vergeuden, dass der große Vaterländisch-CHE-Krieg auf einer Fehleinschätzung beruhte, auf einem Versäumnis, dass es entgegen Stalins Plänen und Absichten dazu kam. Wofür mir allerdings weder Zeit noch Mühen oder Papier zu schade sind, das ist der Nachweis der schlichten Tatsache, dass Stalin sich auf einen Krieg vorbereitete. Dass er dies gründlich wie kein anderer tat. Die gesamte Bevölkerung des reichsten Landes der Welt hauste 20 Jahre zusammengepfercht in kümmerlichen Behausungen, sie konnte sich nicht satt essen, stieß sich in Warteschlangen herum, wurde bis zum Kannibalismus und dem Verzehr von Leichen getrieben, und das alles nur, um die Armee auf den Krieg vorzubereiten. Natürlich nicht auf einen großen und auch nicht auf einen vaterländischen Krieg. Seht gut hin, unter den Anwesenden auf Stalins Datscha ist Nikolai Polikarpo. Im Jahr zuvor, auf der Luftfahrtausstellung in Mailand 1935, hat man Polikarpovs I-15 offiziell zum besten Jagdflugzeug der Welt erklärt, Polikarpovs I-16 wird bereits in Serienfertigung gebaut, ein weiteres ist in der Entwicklung. Polikarpo liegt an der 45 Spitze im weltweiten Wettlauf um das beste Jagdflugzeug. Lasst Polikarpo in Ruhe, stört ihn nicht, lenkt ihn nicht ab, er weiß, wie man Jagdflugzeuge baut, bringt ihn nicht aus seinem Rhythmus. Der Wettlauf ist im Gange, und jede Stunde, jede Minute ist kostbar. Aber nein. Legen Sie das beiseite, Genosse Polikarpo. Es gibt Wichtigeres zu tun, als Jagdflugzeuge zu konstruieren. Genosse Stalin ist nicht an einem Jagdflugzeug für einen Verteidigungskrieg interessiert. Wie stellt sich Stalin das ideale Kampfflugzeug vor, für dessen Entwicklung er seine besten Konstrukteure abzieht, die Erbauer der Bombenflugzeuge ebenso wie die der Jagdmaschinen? Stalin selbst hat seine Anforderung in wenigen Worten zusammengefasst, ein Flugzeug für den leeren Himmel. Wenn das nicht vollkommen klar ist, will ich es mit vier Worten erklären, einen Schakal mit Flügeln. Dritter, um Stalins Vorstellungen zu veranschaulichen, müssen wir uns aus dem Jahr 1936 in Gedanken in den Monat Dezember 1941 an die Perlenstrände der Hawaii-Inseln versetzen. Es ist ein klarer sonniger Morgen. Die amerikanische Flotte liegt im Hafen. Um 7.55 Uhr wird am Signalmast das blaue Ankündigungssignal gehisst, das von allen Schiffen der Flotte wiederholt wird. Anschließend werden die Ankündigungssignale auf allen Schiffen gleichzeitig eingeholt, die Pfeifen der Bootsmänner schrillen, die Nebelhörner auf den Zerstörern und Kreuzern ertönen, die Musikchor auf den Schlachtschiffen dröhnen, und genau um 8 Uhr flattern die Göschen, die kleinen rechteckigen Kriegsflaggen auf dem Vordersteven, und die Staatsflaggen am Heck in die Höhe. So ist es bisher immer gewesen. Doch wir sind genau an jenem Morgen des 7. Dezember 1941 angekommen, an dem das feierliche Zeremoniell nicht mehr beendet werden kann. Um 7.55 Uhr werden die Ankündigungssignale aufgezogen, aber aus Richtung der aufgehenden Sonne kommt die erste Welle der japanischen 46 Bombenflugzeuge, Torpedoflugzeuge und Jagdflugzeuge heran. Diese erste Welle umfasst 183 Maschinen. Weniger als ein Viertel davon machen die Jagdflugzeuge zur Sicherung aus. Eine massive Deckung durch Jagdflugzeuge erübrigt sich in dieser Situation. Die japanische Luftarmada setzt sich im Wesentlichen aus Eingreifflugzeugen zusammen aus Bombern und den Torpedoflugzeugen Nakajima B-5N1 und B-5N2. Und genau diesen Flugzeugen gilt unser Interesse. Ihre Konstruktion und Charakteristik weist nichts Herausragendes auf, aber für einen Überraschungsschlag sind sie vorzüglich geeignet. Nach Aussehen, Abmessungen und Flugeigenschaften erinnert die Nakajima B-5N mehr an ein Jagdflugzeug als an einen Bomber. Das ermöglicht es ihr, so tief über dem Ziel zu fliegen, dass man von den Schiffen und vom Boden aus die Gesichter der Piloten erkennen kann, In solchem Tiefflug ist ein Verfehlen beim Abwurf der todbringenden Last nahezu ausgeschlossen. Die Nakajima B5N ist ein Tiefdecker mit einem Doppelsternmotor und Luftkühlung. Bei einigen Maschinen besteht die Besatzung aus 3 Mann, Flugzeugführer, Navigator und Bordschütze. Doch in der Mehrzahl sind es nur 2, die Maschinen werden in dichten Pulks eingesetzt, wie wütende Wespenschwärme, weshalb man keineswegs in jedem Flugzeug einen Navigator braucht. Die Bombenzuladung liegt unter einer Tonne, aber jeder Angriff ist ein Schlag aus nächster Nähe. Die Abwehrbewaffnung der Nakajima B5N ist relativ schwach, 1 bis 2 Maschinengewehre zur Verteidigung der hinteren Hemisphäre. Ein Eingreifflugzeug braucht nicht viel Abwehrwaffen aus dem gleichen Grund, weshalb es auch keiner starken Sicherung durch Jagdflugzeuge bedarf. Die amerikanischen Maschinen haben weder die Zeit noch die Möglichkeit, aufzusteigen und den japanischen Angriff abzuwehren. Die Nakajima B5N ist ein Flugzeug für den leeren Himmel, wo es entweder nur wenige oder überhaupt keine feindlichen Flugzeuge gibt. Eine beachtliche Leistung haben die leichten Bomber Nakajima B5N in Pearl Harbor erbracht, aber damit ist ihr Ruhmesblatt auch schon voll. Der Überraschungsangriff war nicht von hinreichender 47 Wucht, um die amerikanische Flotte und die amerikanischen Fliegerkräfte auf lange Sicht aus dem Kriegsgeschehen herauszuhalten. In den nachfolgenden Kämpfen, als die Amerikaner sich von dem Schlag erholt hatten, als der gewöhnliche Krieg ohne Messerstiche in die Kehle des Schlafenden begann, tat sich die Nakajima B5N nicht mehr sonderlich hervor. Die Produktion der Maschinen lief noch einige Zeit weiter, insgesamt wurden nur wenig mehr als 1200 Maschinen dieses Typs gebaut, und damit endet auch ihre Geschichte. Die Nakajima B5N war für eine Situation entwickelt worden, in der sie von niemandem während ihrer Arbeit in der Luft behindert wurde. Die Nakajima B5N war furchtbar für die Schwachen und Schutzlosen, sie war furchtbar, wenn sie in großen Pulks angriff, sie war furchtbar bei einem überraschenden Angriff. Sie war furchtbar wie ein Rudel blutrünstiger Hyänen, die sich weder durch besondere Stärke noch durch Schnelligkeit auszeichnen, aber über gewaltige Reißzähne verfügen und im Rudel Schwächere anfallen, Opfer, die den Angriff nicht erwarten und daher auf dessen Abwehr auch nicht vorbereitet sind. Was aber hat das alles mit unserem sowjetischen Iwanow zu tun? Nun, er ist nahezu eine völlige Kopie des japanischen Angreifers aus der Luft. Vierter im Sommer 1936 konnte niemand ahnen, was sich in Pearl Harbor 5 Jahre später ereignen würde. Im Sommer 1936 gab es die Nakajima B5N noch nicht. Es gab nur ein Projekt, über das die Japaner nichts hinaus posaunten. Deshalb erübrigt sich auch die Vermutung, sowjetische Konstrukteure hätten die Japaner kopiert. Das Kopieren erfordert Zeit. Selbst wenn es gelungen wäre, die technische Dokumentation zu stehlen, und das hätte Berge von Papier bedeutet, hätte man für die Übersetzung, aus dem Japanischen, noch viel Zeit gebraucht. Die Entwicklung der Nakajima B5N in Japan und gleich mehrerer Versionen des 48 Iwanow in der UdSSR verlief fast parallel. Der erste Flug der Nakajima B5N erfolgte im Januar 1937 und der erste Flug des Iwanow am 25. August desselben Jahres. Deshalb sprechen wir nicht von einem Nachbau, sondern von 2 selbstständigen Entwicklungsprozessen, die einander in wesentlichen Punkten gleichen. Das ist noch nicht alles, es gab den Iwanow von Neman, den Iwanow von Polikarpo, den Iwanow von Suchoi, jeder Konstrukteur hütete eifersüchtig seine Geheimnisse vor den Konkurrenten, und dennoch deutete sich bei jedem sowjetischen Konstrukteur der gleiche Schakal mit Flügeln an, ein leichtes Bombenflugzeug, das nach Aussehen, Abmessungen und Flugeigenschaften eher einem Jagdflugzeug glich. Jeder sowjetische Konstrukteur entschied sich unabhängig von seinen Konkurrenten jeweils für dasselbe Schema, einen Tiefdecker mit luftgekühltem Doppelsternmotor. Jeder sowjetische Konstrukteur schlug seine eigene Version des Iwanow vor, und doch war jede Version ihren unbekannten heimischen Brüdern ebenso wie dem Bruder im fernen Japan der Idee und dem Zweck nach verblüffend ähnlich. Das ist auch kein Wunder, man hatte allen Konstrukteuren die Aufgabe gestellt, ein Werkzeug für eine bestimmte Arbeit zu schaffen, nämlich jene Arbeit, die in einigen Jahren die japanischen Flugzeuge am Himmel über Pearl Harbor verrichten würden. Und da es sich um die gleiche Arbeit handelte, musste auch das für ihre Bewältigung bestimmte Werkzeug bei jedem Konstrukteur relativ gleichartig ausfallen. Wird allen Schülern einer Klasse ein und dieselbe Aufgabe gestellt, dann müssen auch alle richtigen Lösungen einander gleichen. Außerdem hatte im Laufe der Arbeiten am Projekt Iwanow irgendjemandes unsichtbare, aber mächtige Hand jedem, der vom generellen Kurs abweichen wollte, die Richtheitsrichtung gewiesen. Auf den ersten Blick scheint die Einmischung von höchster Ebene in die Arbeit der Konstrukteure bloß eine Laune des eigenwilligen Herrn zu sein. So hatten zum Beispiel einige Konstrukteure bei ihren Prototypen jeweils 2 Bordwaffenanlagen vorgesehen, eine zur Verteidigung der oberen hinteren Hemisphäre, die andere für die untere hintere Hemisphäre. 49. Diese Konstrukteure wurden korrigiert. Ein Feuerpunkt reiche aus, die untere-hintere Hemisphäre zu verteidigen, bestehe kein Grund. Einige Konstrukteure wollten die Besatzung und die lebenswichtigsten Teile der Maschine rundum mit Panzerplatten schützen. Sie wurden belehrt, dass man das Flugzeug lediglich von unten und an den Bordseiten schützen müsse. Die erste Version von Pavel Suchois Ivanov war eine ganz Metallkonstruktion gewesen. Schlichter befahl eine strenge Stimme. Schlichter. Die Flügel mochten aus Metall gefertigt sein, für den Rumpf genügte Sperrholz. Das werde die Geschwindigkeit reduzieren. Nicht weiter schlimm, dann wird sie eben reduziert. Hat Stalin einen seltsamen Geschmack? Durchaus nicht. Das ist Stalins stählerne Logik, wir versetzen dem Gegner einen Überraschungsschlag und halten seine Fliegerkräfte am Boden, anschließend fliegen wir im feindfreien Luftraum bei leerem Himmel. Ein gegnerisches Flugzeug am Himmel ist eine Seltenheit. Der Flugzeugführer wird von vorn durch die breite Frontplatte des luftgekühlten Motors geschützt, der sogar unempfindlich gegenüber Zylinderdurchschüssen ist. Folglich musste man die Besatzung nur von unten und seitlich schützen. Angriffe auf unsere Maschinen von oben oder von hinten würden selten sein, eine Maschinengewehrlafete musste reichen, durch unnötige Panzerung die Maschine schwerer zu machen bestand kein Grund. Die untere hintere Hemisphäre mit einem zweiten Maschinengewehr zu verteidigen war unnötig, unser Ziel wird im Tiefflug erreicht, ein Jagdflugzeug des Gegners kann darunter nicht sein. Einige Konstrukteure sahen drei Mann als Besatzung vor, Flugzeugführer, Navigator und Bordschütze. Und abermals wurden sie zur Raison gebracht, zwei sind genug, die gegnerischen Flugzeuge werden von uns durch einen Überraschungsschlag am Boden zerstört, so bleibt dem Schützen in der Luft ohnehin nicht mehr viel zu tun übrig. Auch der Navigator hat nicht viel Arbeit, denn wir fliegen in dichten Palks, wie wütende Wespen, achte auf deinen Führer, flieg hinter ihm her, tu dasselbe wie er. Also lassen sich auch die Aufgaben des Navigators und des Bordschützen zusammen 50 Mann legen, dafür wird das Gewicht der Bombennutzlast vergrößert. Die Verteidigungsmöglichkeiten werden reduziert, die Angriffskapazität verstärkt. Fünfter. Zwischen dem sowjetischen Prototyp des Ivanov und der japanischen Maschine für den Angriff aus der Luft gab es Unterschiede. Sie wurden dadurch diktiert, dass Japans Hauptanliegen die Kontrolle über den Ozean war, für uns aber die Kontrolle über das Festland. Deshalb wurde der Ivanov in der Version des Torpedoflugzeugs vorerst noch nicht entwickelt. Dagegen übertrafen seine Möglichkeiten zu Überraschungsangriffen auf gegnerische Flugplätze bei weitem alles, was jedes andere Land in seiner Bewaffnung hatte. 1941 setzte die Rote Armee eine völlig ungewöhnliche Waffe ein, die fahrbaren Mehrfachraketenwerfer BM-8 und BM-13, die als Stalin-Orgeln oder Katjuschas in die Geschichte eingegangen sind. Sie feuerten mit den Raketengeschossen M8, Kaliber 82 mm, und M13, 132 mm. Eine Salve aus mehreren Geschützen war wie eine Feuerlawine, begleitet vom Heulen, Tusen und Krachen. Viele deutsche Soldaten, Offiziere und Generale haben die unheimliche Wirkung dieser Waffe bezeugt. Die Raketengeschosse M8 und M13 wurden auch in vielen sowjetischen Flugzeugtypen zum Einsatz gebracht, vor allem bei der IL-2 und IL-10. Aber nur wenige erinnern sich, dass die Raketengeschosse ursprünglich für die Ivanov-Maschinen entwickelt worden waren, deren Palks zu fliegenden Feuerbatterien werden sollten. Die Raketengeschosse waren eine furchtbare Waffe, besonders wenn sie plötzlich von mehreren Dutzend Flugzeugen zugleich aus äußerst geringer Höhe eingesetzt wurden. Im Sommer 1936 war die Nakajima B-5N noch kein einziges Mal in der Luft gewesen, und man wusste nur wenig über sie. Die Konstruktionsmerkmale des japanischen Flugzeugs zeigten nichts, was auf sensationelle Rekorde schließen ließ und dadurch Stalins 51 Aufmerksamkeit hätte auf sich ziehen können. Aber Stalin dachte bereits 1936 in denselben Kategorien wie die japanischen Admiräle. Bereits 1936 befahl Stalin seinen Konstrukteuren, jenen Flugzeugtyp zu entwickeln, der eines schönen Morgens in Pearl Harbor aus den Strahlen der aufgehenden Sonne hervorbrechen sollte. Es war genau das Szenarium, mit dem Stalin in den Krieg einzutreten gedachte.